warnen?« fragte Atreo. »Wovor?« »Wir haben von dir gehört«, ächzte der mit der durchlöcherten Brust, »und man hat uns erzählt, weshalb du unterwegs bist. Du darfst nicht weiter reiten, sonst bist du verloren. Sonst passiert dir das Gleiche, was uns passiert ist«, seufzte der Halbierte. »Schau uns an!« »Was ist euch denn passiert?« »Die Vernichtung breitet sich aus, wächst und wächst und wird jeden Tag mehr, falls man überhaupt von nichts sagen kann, dass es mehr wird. Alle anderen sind rechtzeitig geflohen aus dem Haulewald, aber wir wollten unsere Heimat nicht verlassen und da hat es uns im Schlaf überrascht und hat das aus uns gemacht, was du jetzt vor dir siehst.« »Tut es sehr weh?« »Nein, man spürt nichts. Es fehlt einem eben nur etwas. Und jeden Tag fehlt einem mehr, wenn man davon einmal befallen ist. Bald werden wir gar nicht mehr vorhanden sein.« »Wo ist denn die Stelle im Wald, wo es angefangen hat?« »Willst du es sehen?« Der dritte Troll, der nur noch halb war, blickte seine Leidensgenossen fragend an. Als die nickten, fuhr er fort. »Wir werden dich so weit heranführen, dass du es sehen kannst, aber du musst versprechen, nicht näher zu gehen, sonst zieht es dich unwiderstehlich an.« »Gut, ich verspreche es euch.« Die drei wandten sich um und bewegten sich auf den Waldrand zu. Atreo nahm Artax am Zügel und folgte ihnen. Eine kleine Weile gingen sie kreuz und quer zwischen den Riesenbäumen umher, dann machten sie vor einem besonders dicken Stamm Halt. Sein Umfang wäre wohl von 5 erwachsenen Männern nicht zu umspannen gewesen. »Klettere so hoch du kannst«, sagte der beinlose Troll, »und blicke dann nach Sonnenaufgang. Dort wirst du es sehen oder vielmehr nicht sehen.« Atreo zog sich an den Knochen und Buckeln des Stammes empor. Dann erreichte er die untersten Äste. Er zog sich zu den nächsten hinauf, schwang sich höher und höher, bis er die Sicht nach unten verlor. Als er schließlich in der höchsten Krone saß, wandte er den Blick nach Sonnenaufgang, und nun sah er es.